Change. Мы много говорили в последнее время об изменениях. Also wir haben letzter Zeit sehr viel über die Veränderungen gesprochen. Мы хотим изменяться. Wir wollen uns verändern. Нам нужно изменяться. Und wir müssen uns auch verändern. Чтобы не деградировать. Um sich nicht zu degradieren. Это все правильно. Das ist alles richtig. Но ничего не выйдет без креста. Aber es wird nichts herauskommen ohne das Kreuz. Поэтому нам нужно прийти ко кресту. Deswegen müssen wir zum Kreuz kommen. Чтобы повстречаться с Иисусом. Um dort Jesus anzutreffen. Желательно каждый день приходить ко кресту. Und es ist wünschenswert, jeden Tag zum Kreuz zu kommen. Ты будешь смотреть на крест. Und wenn du auf das Kreuz schauen wirst, dann wird Gott dich reinigen. Er wird mit dir reden. Als ich selbst zum Gott kam, als allererstes, was Gott mir gezeigt hat, das war das Kreuz. Und ich habe über Christus damals noch ganz wenig gewusst. Aber der Herr hat mir das Kreuz gezeigt. Ich habe niemanden nebendran gesehen. Und ich kam zu diesem Kreuz. Und wir haben so einen stummlosen Dialog gehabt miteinander. И после этого видения und nach dieser Vision я уже никогда не могла быть прежней. Konnte ich niemals mehr die alte sein. Я уже поняла, что моя жизнь, она решена, да, что я пойду с Иисусом. Und ich habe verstanden, dass mein Leben jetzt entschieden ist, dass ich mit Jesus gehen werde. Я стараюсь часто приходить ко Христу. Und ich versuche öfters mal zum Kreuz zu kommen. Поэтому давайте мы сегодня придем ко Христу. Deswegen lass uns heute auch zum Kreuz kommen. Мы так много слышим об Иисусе. Wir hören so viel über Jesus. Мы так любим говорить об обетованиях. Wir lieben es auch so sehr, über die Verheißungen zu reden. Das greift наше сердце. Das wärmt so sehr unser Herz. Мы любим слышать о Божьей любви. Wir lieben es auch, über Gottes Liebe zu hören. Но Божья любовь, она реализовалась на кресте. Aber Gott, seine Liebe ist real geworden auf dem Kreuz. Иисус, Jesus, Иса, Иешуа, Jesus, Иса, Иешуа. Как часто мы произносим это имя? Also wie oft sprechen wir diesen Namen aus? Вот на всех языках это имя. Этому имени молятся, это имя призывается. Also auf allen Sprachen der Welt wird dieser Name gesprochen und sein Name wird gerufen. Перед этим именем трепещет весь ад. Und vor diesem Namen bebt die ganze Hölle. Этим именем воскрешаются мертвые, исцеляются больные. Also durch diesen Namen werden die Menschen auferweckt und werden die Kranken geheilt. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Und es gibt keinen Amen. Anderen Namen unter dem Amen. Himmel, durch den es uns gegeben ist, Давайте dass wir erlöst werden. Okay. Und gerettet werden. Okay. Okay. И ни одна личность в мире keine einzige Persönlichkeit auf dieser Welt не могла увлечь за собой столько последователей, как личности Иисуса. Konnte so viele Menschen hinter sich her anziehen und so viele Nachfolger haben wie Jesus. Ни о ком столько не писали. Hör zu, es wurde über niemanden noch so viel geschrieben wie über Jesus. Никому столько не пели. Und niemanden wurde so viel gesungen. Amen. Amen. И вот смотрите, хотя Иисус, он никогда не писал книг. Und schaut ihr, obwohl Jesus nie Bücher geschrieben hat. И он никогда не выступал с лекциями в каких-то известных университетах. Und er stand auch nicht in bekannten Unis und hat dort Vorträge gehalten. Он не снимался в фильмах. Er hat keinen Film gedreht. Не был такой суперзвездой, да? Also er war kein Supersternchen. И он не выступал в каких-то модных шоу, не пел там. Und er trat auch nicht in irgendwelchen modernen Shows auf. Die Welt sucht Superstar, да? Ja, die Welt sucht Superstars. Суперзвезду. Also die Welt sucht immer okay. Superstars und Supersternchen. Aber Jesus, имел такое влияние на жизнь людей. Er hat so eine Wirkung auf die Menschen gehabt. Что до сих пор его имя в устах миллиардов людей. Dass bis heute sein Name von Milliarden von Menschen ausgesprochen wird. И вот попробуйте начать беседу об Иисусе в кругу своих друзей. Und versucht mal ein Gespräch über Jesus im Kreise eurer Freunde anzufangen. Я вам скажу, вот сколько человек в комнате, столько будет мнений. Ich sag euch, so viele Menschen im Zimmer sind, so viele Meinungen werden auch ausgesprochen. Потому что имя Иисуса никого не оставляет равнодушным. Der Name Jesus lässt niemanden gleichgültig. И вот наше время люди привыкли думать рационально. Und zu unserer Zeit sind die Menschen gewöhnt, rational zu denken. Поэтому в жизни общества как бы не осталось уже места для сверхъестественного. Deswegen ist in der Gesellschaft kein Platz mehr für das Übernatürliche frei. И поэтому люди придумали Иисусу новый имидж. Deswegen haben die Menschen für Jesus einen neuen Image ausgedacht. просто учитель нравственности. Einfach nur ein Moralprediger oder Morallehrer. Потому что нельзя проигнорировать его как историческую личность. Denn man kann seine historische Persönlichkeit nicht ignorieren. Вот придумали мы такой имидж. Und so hat man so ein Image ausgedacht. И знаете, вот сколько ученых до сих пор стараются понять вот эту силу влияния его личности на людей. Und wisst ihr, wie lange schon die Wissenschaftler versuchen, das zu verstehen und das zu beweisen, die Wirkung von Jesus auf die Menschen? Но все это не имеет никакого смысла без креста. Aber all das hat absolut keine Wirkung, keinen Sinn ohne das Kreuz. Не имеет смысла понять его тайное влияние его личности без Голгофского креста. Man kann seine Persönlichkeit nicht ohne das Golgatha Kreuz verstehen. Иисус знал, для чего он был рожден на земле. Jesus wusste, wofür auf die Erde kam. Знаешь свое призвание? Weißt du deine Berufung? Иисус знал. Jesus wusste sie. Он знал, для чего он пришел. Er wusste, wofür er kam. Он знал, сколько ему отведено времени. Er wusste, wie lange er überhaupt hat auf der Erde. Иисус, он готовил своих учеников, чтобы они продолжили его миссию. Und Jesus hat seine Schüler vorbereitet, damit sie seine Mission weitermachen. И знаете, когда биографы рассказывают о личности какого-либо человека, Und wisst ihr, wenn die Biografen über die Persönlichkeit von irgendeinem Menschen erzählen, они стараются описать события его жизни. Sie versuchen, die Ereignisse aus seinem Leben zu beschreiben. И всего лишь там в конце пару слов о его смерти. Und nur paar Worte am Schluss über seinen Tod. Это потому, что они видят суть в жизни человека, а не в его смерти. Das ist deswegen, weil sie den Sinn und die Bedeutung seines Lebens in seinem Leben sehen und nicht in seinem Tod. Но у Иисуса не так. Aber bei Jesus ist es anders. Он всю свою жизнь готовился к смерти. Er hat all sein Leben darauf vorbereitet, zu sterben. Потому что он знал, для чего он пришел. Denn wusste, wofür kam. И его смерть, она была кульминацией его жизни. Und sein Tod war die Kulmination von seinem Leben. Если ты хочешь понять Иисуса, wenn du Jesus verstehen möchtest, тогда тебе нужно понять значение креста. Dann musst du die Bedeutung vom Kreuz verstehen. И вот во времена римлян. Und in der Zeit von Römer. Распятие было обычной причиной смерти человека. Also die Kreuzung war ein gewöhnlicher Tod für einen Menschen. Все знали, что такое распятие. Jeder wusste, was eine Kreuzigung bedeutet, sogar die Kinder. И вот в те времена крест означал для людей не то же самое, что для нас сегодня. Und zur damaligen Zeit bedeutete die Kreuzigung was anderes als zu unserer Zeit. У кого у вас есть крестик? Wer hat von euch das Kreuz? Ein Kreuz. Смотрите, у меня сегодня тоже вот крестик. Schaut her, ich habe heute auch ein Riesenkreuz. Может быть, вы не носите крестик на шее? Vielleicht tragt ihr kein Kreuz am Hals. Некоторые в машине висит крестик. Haben das im Auto. Вы знаете, для нас крест, для современных людей крест имеет другое значение, чем вот в те времена. Also wisst ihr, für uns als moderne Menschen hat das Kreuz andere Bedeutung als zur damaligen Zeit. Вы смотрите, как все поменялось. Schaut her, wie sich alles so veränderte. Конечно, сегодня распятие, оно уже не применяется как казнь. Natürlich wird heute die Kreuzigung nicht als Hinrichtung angewendet. Конечно, где-то, может быть, игиловцы, они распинают христиан. Es kann sein, dass die ISIS irgendwo die Christen kreuzigt heute. Но это не казнь. Aber das ist keine Hinrichtung. Как официальная казнь сегодня also, распятие запрещено. Als offizielle Hinrichtung ist heute die Kreuzigung verboten. И у нас, современных людей, крест вызывает совершенно другие ассоциации. Und bei uns modernen Menschen hat Kreuz eine andere Bedeutung und ruft andere Gefühle hervor. Деревянные, золотые. Hölzerne, goldene Kreuze. Может быть, на стене крест. Vielleicht ein Kreuz auf der Wand. Может быть, как символ помощи. Vielleicht als Symbol der Hilfe. Красный крест, да, здесь у нас Zum Beispiel рядом roter есть. Kreuz, was wir da jetzt nebendran как украшение. Haben. Oder als Schmuckstück. Может быть, крест на кладбище. Vielleicht ein Kreuz auf dem Friedhof. Во всех церквях есть крест. Also in allen Kirchen gibt es ein Kreuz. Это символ нашего спасения. Das ist das Symbol von unserer Errettung. Но настоящее значение креста. Aber die echte Bedeutung vom Kreuz. Это орудие убийства. Das ist eine Mordwaffe. И чтобы понять значение креста, und die Bedeutung vom Kreuz überhaupt zu begreifen und мы попробуем немножечко сегодня представить себе, как выглядело смерть на кресте. Wir probieren heute ein bisschen vorzustellen, wie ein Kreuz, also wie ein Tod auf dem Kreuz ausgesehen hat. И вот после объявления приговора, nachdem man jemanden verurteilt hat oder осужденного передавали солдатам. Hat man den Verurteilten den Soldaten übergeben? Распятие было будничным делом для них. Und die Kreuzigung war eine Alltagsarbeit für sie. Это у них работа такая была. Das war halt so ihr Job. Но сначала пленника полагалось раздеть и бичевать. Aber zuerst war das üblich, dass man erst einmal auszieht und dann geißelt. Зачем? Wozu? Чтобы унизить. Damit man ihn erniedrigt. Мы прочитаем пару стихов из пророка Исаии 53 главы. Und wir wollen jetzt ein paar Verse von dem Propheten Jesaja vorlesen aus der. Я советую вам открыть это в ваших Библиях или в телефонах, как вы следите. Ich möchte euch raten, das jetzt aufzumachen, mm-hmm. Und das jetzt mitlesen. Das ist Jesaja 53. Mm-hmm. С 1 по 7 стих. Also ab dem 1. bis zum 8. Vers. Mhm. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und den Arm des Herrn? Wem ist es geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir verachteten ihn auch. Wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Miesetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf uns unsere Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Обычно при казни присутствовало много людей. Gewöhnlich bei der Hinrichtung waren sehr viele Menschen anwesend. Для всех это было почти единственное развлечение в жизни. Also für alle war das zur damaligen Zeit eine gewöhnliche Vergnügung. Вот все они стояли там. Also alle standen sie dort. И чего же они ожидали? Auf was haben sie denn überhaupt gewartet? Чего же они хотели? Was wollten sie überhaupt? Herod хотел чудо. Der Herodes wollte ein Wunder. Он не получил его. Er hat ihn nicht bekommen. Пилата вообще все достали. Der Pilatus war von allen genervt. Ему вообще было наплевать, кого и как убивают. Ihm war es absolut egal, wer und wo und wie getötet wird. Лишь бы не было бунта. Hauptsache, es gibt keinen Aufstand. Народ орал: «Распни его!» Das Volk hat geschrien: «Kreuzigt ihn!» Фарисеи торжествовали. Die Pharisäer haben schadensfroh triumphiert. Последователи Иисуса плакали. Die Nachfolger Jesus haben geweint. Ученики разбежались. Und die Schüler sind einfach weggerannt. А воины? Und die Soldaten, они хотели развлечения и крови. Sie wollten sich vergnügen und sie wollten das Blut fließen sehen. И кто-то сплёл из них терновый венок. Und jemand von ihnen hat ein Dornenkranz geflochten. Возложил на голову Иисуса. Er hat das auf Jesus sein Haupt aufgelegt. Шипы были прямые, жесткие, как гвозди. Und diese Stacheln, die waren so stark und so hart wie die Nägel. Написано, что они били Иисуса палкой по голове. Es steht geschrieben, dass sie Jesus auf den Kopf geschlagen haben mit den Stöcken. Текла кровь. Und es floss das Blut. Но они веселились. Aber sie haben sich vergnügt. Радуйся, царь иудейский. Und sie sagen: Freu dich, du König der Juden. Вот эти шипы, они врезались в голову. Aber diese Stacheln, die stachen ihm in den Kopf hinein. Текла кровь. Und das Blut floss. А кровь опьяняет. Und dieses Blut, das berauschte. Эти солдаты не стали унижать Иисуса. Und diese Soldaten, die fingen an, Jesus zu erniedrigen. Если бы они знали, кто стоит перед ними. Wenn sie gewusst hätten, wer vor ihnen steht. И что он делает сейчас, это для них. Und das, was tut, tut für sie jetzt. Теологи считают, что вот эти шипы от тернового венка. Also die Theologen meinen, dass diese Stacheln von diesem Dornenkranz означает последствия наших грехов. Die bedeuten die Folgen von unseren Sünden. Христос взял на себя не только наши грехи. Der Christus nahm nicht nur unsere Sünden auf sich. Он также взял последствия за наши грехи. Er hat auch die Folgen von diesen Sünden auf sich genommen. О каких последствиях мы сегодня говорим? Über welche Folgen reden wir heute? Вы знаете, что когда вот, ну, согрешаешь ты, да? Ihr wisst ja, wenn du sündigst. Потом не просто кошки скребут на душе. Dann ist das dir nicht nur schlecht in deinem Herzen. Иногда бывают последствия какого-то греха. Manchmal kommen Folgen von irgendeiner Sünde. Даже если ты покаялся. Auch wenn du Buße getan hast. Иногда бывает, что просто нельзя этого избежать. Manchmal passiert das, dass man das nicht umgehen kann. И вот какие последствия? Also, aber welche Folgen? Стыд. Scham. Позор. Schande. Разочарование. Enttäuschung. Страх. Angst. Может быть, болезнь. Vielleicht auch eine Krankheit. И много-много-много другого. Also vieles andere noch. И вот солдаты, они плевали на Иисуса. Und die Soldaten bespuckten Jesus. Они развлекались. Sie haben sich vergnügt. Из-за многих смертей их сердца огрубели. Und dadurch, dass sie jeden Tag getötet haben, sind ihre Herzen hartherzig geworden. А потом они избили Иисуса плетьми. Dann haben sie Jesus gegeißelt. Ведь их никто не заставлял плевать, правда? Aber keiner hatte das Ganze doch gezwungen dazu, dass sie Jesus bespucken. Если они делали просто свою работу, also wenn sie einfach nur ihre Arbeit getan haben, то зачем надо было унижать пленника? Dann wozu sollte man den Gefangenen noch erniedrigen? То есть, но они видят, но человек страдает. Also sie sehen doch, dass der Mensch leidet. Зачем нужно было издеваться? Wozu sollte man noch misshandeln? Вы знаете, им сказали, что вот сейчас будет распят царь. Wisst ihr, ihnen wurde gesagt vorher, dass jetzt ein König gekreuzigt wird. Что Иисус, он же называл себя царем. Dass Jesus sich als König genannt hat. И таким образом они унижали его, желая возвысить себя. Und auf diese Weise haben sie ihn versucht zu erniedrigen, um sich zu erhöhen. Какой ты царь? Мы имеем над тобой власть. Was bist du für König? Wir haben die Macht, nicht du. Лукаво сердце человеческое. Und das Herz von einem Menschen ist listig. Более всего. Und umso mehr. И крайне испорчено. Und das ist äußerst verdorben. Кто узнает его? Und wer kann das ergründen? Написано в Иеремии 17:9. Steht geschrieben in Jeremia 17:9. Знаете, ведь мы тоже иногда осуждаем других. Wisst ihr, wir tun genauso manchmal andere verurteilen. Бывает, что мы сплетничаем друг о друге. Manchmal lästern wir übereinander. Может, кого-то унижаем, когда нас что-то раздражает. Vielleicht erniedrigen wir jemand, wenn derjenige uns ärgert. Вот Библия говорит, что так, как мы относимся к другим, так мы относимся к самому Иисусу. Und die Bibel sagt uns, so wie wir zu den anderen sind, so sind wir auch zu Jesus. И Матфея 25 глава 40 стих мы читаем. Und Matthäus 25:40 lesen wir. Иисус говорит. Jesus sagt hier. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meinen geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Пленника обычно привязывали к столбу. Einen Gefangenen hat man gewöhnlich an so einem Pfosten angebunden. И потом его избивали плетьми. Und dann hat man ihn mit Geißeln gegeißelt. В плеть были вплетены острые куски свинца или кости. Und in die Geißeln wurde in die Lederriemen solche Bleistücke und scharfe Knochen eingeflochten. Вот по еврейским законам пленнику полагалось давать не больше 40 ударов. Und nach den jüdischen Gesetzen dürfte man einen Gefangenen nicht mehr als 40 Schläge geben. И после этого избиения вообще мало кто выживал. Aber nach dieser Geiselung sind wenige Leute nur überhaupt am Leben geblieben. Я посмотрела не так давно интервью с актером из фильма «Страсти Христовы». Ich habe vor kurzem über einen Schauspieler ein Interview gesehen, der in Passion Christi gespielt hat. Вот это актёр Джеймс Кевизел, да, вы видели этот фильм? Das ist der, ihr habt bestimmt diesen Film gesehen, das ist der Schauspieler James. И вот он играл Джеймс Кевизел. Yes, it's Jason. Кевизел. Он играл роль Христа в этом фильме. Er hat die Rolle von Christus in diesem Film gespielt. И вот этот актёр он рассказывал. Und dieser Schauspieler erzählte, что однажды он совершенно абсолютно не понарошку получил удар плетью по спине. Dass man ihn zufällig mit dieser Geißel getroffen hat. Он говорит, что удар был настолько сильный. Er sagte, dass der Schlag so dermaßen stark war, что он почти потерял сознание. Dass er fast Bewusstsein verloren hat. И до сих пор у него шрам на спине в 35 сантиметров. Und bis heute hat er eine Narbe, die 35 cm lang ist. И вот он рассказывал. Und er erzählte, в тот момент, когда он случайно получил этот удар по спине, dass in diesem Moment, als er diesen Schlag zufällig abbekommen hat, он говорит, я понял. Sagte, ich habe verstanden. Я понял, как страдал Иисус. Ich verstand, wie Jesus gelitten hat. Он говорит, удар был такой сильный. Er sagte, dass der Schlag so dermaßen stark war. Что я почти увидел Бога. Dass ich fast Gott gesehen habe. Он говорит, я увидел Бога. Er sagte, ich habe Gott gesehen. Потому что в этот момент. Weil in diesem Moment habe ich verstanden, was Jesus alles ertragen musste. Und er sagte, in der Zeit der Geiselung habe ich ständig über meine Sünden nachgedacht. Und хотя его тело было покрыто бутафорией, я не знаю, чем они там, резиной или чем покрывали. Obwohl sein Körper als Schauspieler mit dem Schutz bedeckt war, он говорит, что он постоянно чувствовал боль. Hat er trotzdem Schmerzen ständig gefühlt. Постоянно во время съемок он чувствовал боль. Dass während der Dreharbeiten ständig Schmerzen gefühlt hat. Его били по лицу. Man hat ihn auf dem Gesicht geschlagen. Разламывались кости. Und die Knochen wurden zerbrochen. И вот Джеймс говорит. Und der James sagte. Я понял тогда. Ich habe damals verstanden, als ich damals den gekreuzigten Jesus gespielt habe, sogar in der Zeit, wo ich gegeißelt wurde, dass alle auferstehen wollen, aber keiner möchte leiden. Alle wollen in den Himmel. Все надеются попасть в небеса. Also alle hoffen in den Himmel zu kommen. Но никто не хочет страдать и платить за это. Niemand möchte dafür zahlen und auch leiden. И вот тот момент он воскликнул. Und in diesem Moment schrie er raus. Господи, я всего лишь актер. Herr, ich bin doch nur ein Schauspieler. Что тут вообще творится? Was geht hier überhaupt alles vor? И он говорит, что он чуть не умер даже. Und er sagte, dass er fast gestorben ist. Ему потребовалась операция на сердце. Er hat sogar eine OP gebraucht. Он говорит, я все это время, я все съемки только молился. Er sagte, dass er die ganzen Dreharbeiten nur gebetet hat. Говорит, Господь мне позволил увидеть всего лишь малую часть. Und er sagte, dass der Herr ihm erlaubt hat, nur so einen kleinen Teil von seinem qualvollen Tod sehen lassen. Und nach der Geiselung, von Jesus, haben die Soldaten auf Rücken von Jesus so einen Querbalken gelegt vom Kreuz und haben ihn zu dem Hinrichtungsplatz geführt. Genau dorthin, wo der ganze Müll abgeladen wurde damals. Мы вот слишком часто. Und wisst ihr, wir machen sehr oft. Слишком часто замечаем недостатки других людей. Wir bemerken öfters mal die Mängel von anderen Menschen. И часто они нас раздражают. Und oftmals reizen sie uns. Но нам не хочется видеть свои недостатки. Aber wir wollen unsere Mängel nicht sehen. Мы не хотим признавать свои недостатки или грехи. Also wir wollen unsere Sünden, unsere Mängel nicht anerkennen. Иногда полезно посмотреть на себя другими глазами. Aber manchmal ist es ratsam, mit anderen Augen auf sich zu schauen. Знаете, мы очень часто способны очень быстро распять кого-то своим языком. Wisst ihr, wir sind sehr oft fähig dazu, andere Menschen mit unserer Zunge zu kreuzigen. Пытались ли вы когда-нибудь быть честными к себе? Habt ihr jeweils versucht, ehrlich zu sich zu sein? Ведь написано, что перед Богом пишется памятная книга. Denn es steht geschrieben, dass vor Gott ein Gedenkbuch geschrieben wird. И все тайное однажды станет явным. Dass alles Geheime eines Tages offenbart wird. Если оно не будет покрыто кровью Иисуса. Wenn es nicht mit Jesus seinem Blut bedeckt wird. И вы знаете, дело не в том, что мы не можем творить добро. Und wisst ihr, es liegt nicht daran, dass wir nicht das Gute tun können. Мы можем творить добро, правда? Wir können das Gute tun, nicht wahr? Но дело в том, aber die Sache ist, что мы не можем не делать злого. Also wir können nicht das Böse tun. Вот богословским языком выражаясь, мы полностью греховны. Also mit der theologischen Sprache in die theologische Sprache übersetzt, das heißt, wir sind sündig. Насквозь испорчены. Wir sind überaus verdorben. Нет праведного ни одного. Es gibt keinen einzigen Gerechten auf der Welt. Прочитали только что. Das haben wir gerade gelesen. Все согрешили и лишены славы Божьей. Also alle haben gesündigt und alle haben die Herrlichkeit Gottes verfehlt. И вот люди иногда говорят, по сравнению с другими я не очень уж плохой, да? Und manche Menschen sagen, im Vergleich zu anderen Menschen bin ich gar nicht einmal so schlecht. Но самый правильный стандарт он у Бога. Aber der richtigste oder der Standard ist bei Gott. Не сравнивай себя с людьми. Also vergleiche dich nicht mit den Menschen. Что ты можешь знать, что в сердце человека? Woher weißt du, was im Herzen von anderen Menschen ist? Вы знаете, не так давно был террористический акт в Нью-Йорке. Wisst ihr, vor kurzem war ja ein Terrorakt in New York. И вот человек, который совершил этот теракт, und dieser Mensch, der diesen Terrorakt begangen никто hat, никто не ожидал, что он вообще способен на это. Keiner hat erwartet, dass er überhaupt fähig dazu ist. Его друзья и коллеги описывали его как человека мирного и Тихого. Seine Freunde und seine Arbeitskollegen haben ihn als friedlichen, als guten Menschen beschrieben. Они вообще были шокированы, что он был способен на это. Die waren absolut schockiert, dass sie, als sie gesehen haben, dass er fähig war dazu. Поэтому нужно оценивать себя по Божьим стандартам. Deswegen sollte man sich nach Gott seinen Standards bewerten. Они записаны в Библии. Und sie sind im Bibel, in der Bibel aufgeschrieben. И ради эксперимента попробуйте прожить без греха хотя бы, ну, полчаса, скажем, да? Und um ein für als Experiment versucht einmal nur halbe Stunde ohne Sünde zu leben. Никаких грязных мыслей. Also keine schmutzigen Gedanken. Никакого раздражения. Keine Gereiztheit. Можете заклеить себе глаза, рот, я не знаю. Ihr könnt euer Mund und eure Augen vielleicht mal zukleben. Я попробовала. Also ich habe das mal У ausprobiert. У меня не получилось. Also es hat bei mir nicht geklappt. Okay. Okay. Библия говорит. Die Bibel sagt, что наша проблема в том, что мы грешники. Dass unser Problem ist, dass wir Sünder sind. И плата за грех смерть. Und der Preis für die Sünde ist Tod. Знаете, никто из нас не смог бы расплатиться. Wisst ihr, keiner von uns könnte dafür je bezahlen können. Какой бы ты ни был хороший человек. Wie gut du auch als Mensch bist. И чтобы не пришлось платить нам. Und damit wir nicht dazu gezwungen sind, dafür Иисус zu zahlen. Иисус взял на себя наши грехи. Hat Jesus die Sünden auf sich genommen. Какая величайшая любовь. Was für eine große Liebe. Какая милость. Was für Gnade überhaupt. Дай нам, Господь, оценить всю глубину Твоей любви к нам. Herr, lass uns erkennen die ganze Tiefe deiner Liebe zu uns. И вот руки Иисуса были растянуты на бревне, на кресте. Und die Arme und die Hände von Jesus waren praktisch gestreckt auf dem Kreuz. Иисус терпит боль. Jesus erträgt den Schmerz und sein Blut fließt runter. Но что чувствует сердце Иисуса? Aber was fühlt Herz vom Jesus? И вот об этом ни один фильм вам не расскажет, не покажет. Und kein einziger Film wird euch das zeigen oder erzählen können, so richtig. Вот эти руки, они исцеляли больных. Diese Hände haben die Kranken geheilt. Они как будто хотят обнять весь мир. Sie wollen, sie tun so, als ob sie die ganze Welt umarmen wollen. Эти руки творили наш мир. Diese Hände haben unsere Welt geschaffen. Эти руки исцеляли больных. Diese Hände haben Kranke geheilt. Воскрешали мертвых. Und haben die Tote auferweckt. Эти руки преломляли хлеб. Diese Hände haben das Brot чтобы накормить вот этих вот зрителей возле его креста. Um diese Zuschauer, die bei seinem Kreuz sind, zu nähren. Бог отдал своего сына на смерть. Gott gab seinen Sohn ans Kreuz. Чтобы дать нам шанс на вечность с ним. Um uns eine Chance in die Ewigkeit mit ihm zu geben. Мы не знаем, что претерпел Иисус на самом деле. Wir wissen nicht, was Jesus tatsächlich alles erleiden musste. Истина только во Христе. Die Wahrheit ist nur im Christus. Потому что он сам есть истина. Denn er selbst ist die Wahrheit. Нам нужна эта истина. Und wir brauchen diese Wahrheit. Нам нужен Иисус. Wir brauchen Jesus. Нам нужен он как хлеб каждый день. Also wir brauchen ihn als Brot jeden Tag. Как живая вода каждый день. Als frisches Wasser jeden Потому Tag. Что только в нем есть жизнь. Als lebendiges Wasser, denn в его присутствии мы находим обновление. Und in seiner Gegenwart bekommen wir die Erneuerung. В его присутствии мы находим жизнь. Und in seiner Gegenwart finden wir auch das Leben. Когда христиане не приходят ко Христу, wenn die Christen nicht zum Kreuz kommen, они мертвые христиане. Das sind tote Christen. У них нет жизни. Die haben kein Leben Это in religia. Sich. Das ist nur Religion. Нам нужен крест. Man braucht ein Kreuz. Нам нужен крест Иисуса. Wir brauchen das Kreuz von Christus. Нам нужно помнить. Wir müssen dran denken. Что Иисус совершил для нас? Was Jesus für uns getan hat. Иисус все это сделал ради нас. All das hat Jesus für uns getan. И вы знаете, последний момент. Und wisst ihr, der letzte Moment? Когда Иисус умер? Als Jesus starb. То завеса в храме раздралась посередине. Dann ist der Vorhang im Tempel inmitten im zwei im Tempel zerrissen worden. Вот эта завеса. Und dieser Vorhang. Она отделяла святой святых от остальной части храма. Sie hat das Allerheiligste von dem anderen Teil des Tempels getrennt. И святой святых мог заходить только первосвященник один раз в году. Und in das Allerheiligste konnte nur ein Priester einmal im Jahr reinkommen können. И я прочитала, что вот эта завеса. Und ich habe gelesen, dass dieser Vorhang. Она была 18 метров в высоту. Sie war 18 Meter hoch. И 9 метров в ширину. Und 9 Meter breit. Я не знаю, как насколько широка наша сцена. Also ich weiß nicht, wie breit unsere Bühne ist. Вот здесь, наверное, 6, да? Also hier vielleicht 6 oder vielleicht auch mehr. Да. Вот представьте, 18 метров и 9 метров. Und stellt euch vor 18 Meter und 6 Meter breit. И вот эта завеса разрывается. Und dieser Vorhang geht in zwei. И вот эта завеса, разорванная завеса означает, bedeutet, что Бог дал нам право входить в Его присутствие любое время. Dass Gott uns das Recht gegeben hat, zu jeder Zeit in seine Gegenwart И наши грехи не могут нам помешать прийти в Его присутствие. Und unsere Sünden können uns nicht dabei hindern, когда in seine мы Gegenwart верим, zu kommen, wenn wir glauben, когда мы принимаем Его кровь, и очищаемся. Wenn wir sein Blut annehmen und uns reinigen von ihm. Потому что кровь Христа омывает всякий грех. Denn das Blut Jesu reinigt jede и Бог так мечтал, так желал устранить всякое препятствие между нами и им. Und Gott hat so geträumt und hat sich das so gewünscht, dass jedes Hindernis, was uns von ihm trennt, weg он ist. Сына своего отдал. Dass er sogar seinen Sohn dafür hingegeben hat. Aber manchmal мы все еще воздвигаем какие-то завесы между нами и Богом. Tun wir irgendwelche Vorhänge aufhängen zwischen uns und ihm. То есть Божья сторона нет никаких препятствий. Also in Gott sein, sein Gegenwart gibt es keine Hindernisse. Но мы иногда вот какие-то обиды. Das sind manchmal irgendwelche Beleidigungen. Вот какие-то, может быть, непрощенные, неисповеданные грехи. Vielleicht irgendwelche Sünden, die nicht bekannt worden вот sind. Вот что-то вот в нашем сердце бывает, что воздвигает преграду между also нами Богом. Etwas ist in unserem Herzen, das manchmal diese Hindernis wieder aufbaut. Давайте не будем позволять завесе вины вставать между нами и нашим небесным Отцом. Lass uns nicht zulassen, dass wir irgendwelche Hindernisse der Schuld zwischen uns und unserem Vater stellen. Потому что Господь открыл дверь для нас, Его присутствие. Denn der Herr hat die Tür für uns geöffnet, für seine Gegenwart. И кровь Иисуса была пролита за нас. Und das Blut Jesu ist für uns verflossen. Поэтому давайте не будем прислушаться к своим чувствам, а будем слушать свое сердце. Deswegen lass uns nicht auf unsere Gefühle hören, sondern auf unser Herz. Дверь открыта. Die Tür ist offen. Ты желанный в присутствии Божьем. Du bist gewünscht in die Gegenwart Gottes. И вот крест. Und das Kreuz. И вот крест. Und das Kreuz. Он так непопулярен. Der ist so unpopulär. Может быть, старомоден даже. Vielleicht sogar altmodisch. Посмотреть на этот крест. Dann könnt ihr vielleicht auf dieses Kreuz mal schauen. Кого-то он может раздражает. Vielleicht ärgert ihn jemand das Kreuz. Но крест это символ нашего спасения. Aber das Kreuz ist das Symbol von unserer Rettung. И вот Иисус был распят. Und Jesus wurde gekreuzigt. Его руки были простерты. Seine Hände wurden ausgestreckt. Крест нет ничего проще, да? Also es gibt nichts здесь, Einfaches am Kreuz, oder? Also nichts Schweres am Kreuz. Две балки, да, перекрещены. Also sind nur zwei Balken, die jetzt überkreuzt sind. Горизонтально, вертикально. Horizontal und vertikal. И вот одна простирается к нам как Божья любовь. Und eine streckt sich zu uns als wie Gottes Liebe. Иисуса руки. Das sind die Arme vom Jesus. Желающие нас обнять. Die es wünschen uns zu umarmen. А вот другая. Und die andere. Это Божья святость. Das ist Gott seine Heiligkeit. Das ist Gott seine Gerechtigkeit. И вот на кресте наш небесный Отец. Und so hat unser biblischer Vater auf dem Kreuz через своего сына Иисуса Христа. Durch seinen Sohn Jesus Christus. Соединил его святость, его справедливость и его любовь. Also hat seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und seine Liebe vereint. И позволил нам войти в его присутствие. Und hat uns erlaubt, in seine Gegenwart zu kommen. И жить в его присутствии каждый день. Und jeden Tag in seine Gegenwart zu leben. И Иисус сказал, что я приготовлю вам место. Und Jesus sagte, ich werde für euch eine Wohnstätte bauen. Я буду ожидать вас там. Ich werde auf euch dort warten. Поэтому давайте будем приходить в Божье присутствие каждый день. Deswegen lass uns jeden Tag in Gott seine Gegenwart будем kommen. Иметь надежду на вечность. Und werden die Hoffnung nicht verlieren in давайте die Ewigkeit.